Ich stehe auf Kohlen, guter Bruder. Macht es kurz, das Pfand, das mir vertraute Pfand. Sogleich, Herr Nathan. Nun, der Patriarch versprach mir eine Siedelei auf Tabor, so bald als eine Lehr, und hieß inzwischen im Kloster mich als Laienbruder bleiben. Da bin ich itzt, Herr Nathan, und verlange des Tags wohl 100 Mal auf Tabor, denn der Patriarch braucht mich zu allerlei, wovor ich großen Ekel habe, zum Exempel. Macht, ich bitte euch. Nun, es kömmt. Da hat ihm jemand heut ins Ohr gesetzt, es lebe hier herum ein Jude, der ein Christenkind als seine Tochter sich erzöge. Wie? Hört mich nur aus. Indem er mir nun aufträgt, diesem Juden stracks womöglich auf die Spur zu kommen und gewaltig sich ob eines solchen Frevels erzürnt, der ihm die wahre Sünde wider den Heiligen Geist bedünkt, das ist die Sünde, die aller Sünden größte Sünd uns gilt, nur dass wir Gott sei Dank so recht nicht wissen, worin sie eigentlich besteht. Da wacht mit einmal mein Gewissen auf und mir fällt bei, ich könnte selber wohl vor Zeiten zu dieser unverzeihlich großen Sünde Gelegenheit gegeben haben. Sagt, hat euch ein Reitknecht nicht vor 18 Jahren ein Töchterchen gebracht von wenig Wochen? Wie das nun freilich, allerdings... Seht mich doch recht an! Der Reitknecht, der bin ich! Seid ihr?